geht es los. So sind wir und das ist unser Leben. So wird es immer weitergehen. Für immer Kategorie C. Wir sind Huren, wir werden uns hingejagen. Gegenseitig auf die Schnauze schlagen. Für immer Kategorie C. So sind wir. Das Herz schlägt schneller, Adrenalin. Die Gegner jagen vor den Bullen fliehen. Die Hände schwitzen, die Augen werden groß. Wir hacken uns ein und dann geht es los. So sind wir und das ist unser Leben. Du könntest immer weitergehen. Für immer Kategorie C. Wir sind Huren, wir werden uns ewig jagen. Gegenseitig auf die Schnauze schlagen. Für immer Kategorie C. So sind wir. Das immer weitergehen. Für immer Kategorie C. Wir sind Huren, wir werden uns ewig schaden. Gegenseitig auf die Schnauze schlagen. Für immer Kategorie C. So sind wir. Und das ist unser Leben. So wird es immer weitergehen. Für immer Kategorie C. Wir sind das ewig jagen. Gegenseitig auf die Schnauze schlagen. Für immer Kategorie C.